Wir sind verheiratet. Lean. Wir sind verheiratet. Lean. Wir sind verheiratet. Lean. Wir sind verheiratet. Lean. Wir sind verheiratet. Lean, lean. Wir sind verheiratet. Lean. Wir sind verheiratet. Lean. Wir sind verheiratet. Ja, wir sind verheiratet. Denn wir brauchen Weed More Man. Wir machen Fotos mit dem iPhone 6 für Instagram. Kein Like, doch wir kriegen diese echten Likes. Die Kette ist am Glowen und ich rede nicht, wenn keine Leid. Ich kauf mir ein T-Shirt von Giorgio Armani, bei Douglas Parfüm von Roberto Cavalli. Die Sonne zur Capri, der Juice von Actavis, das Food von McDonald's und nicht vegetarisch. Kein Vegetarier, kein Flexitarier, ja, ich hab mir Scheine als Wörter in meinem Vokabular. Faded, lean, wir sind faded, lean, du hast nichts von Gucci, deshalb bist du gay, bitch. Lean, lean, faded, lean, wir sind faded, lean, lean, faded, lean, wir sind faded, faded. Lean, lean, lean, lean. Faded. Lean. Yeah. Wir sind faded. Lean, lean. Faded. Skr, skr. Faded. Skr. Wir sind faded. Skr, skr. Faded. Ich bin faded. Ich bin faded. Wüstensaft ist faded. Jüngern ist so faded. Wir sind faded. Turn up, du Bitch, denn ich pop eine Molly. Turn up, mein Hobby. Juicy Blunt Smoke in dem Hilton Hotel. Drücke Meth in der Lobby. Ich brauch eine Blank Bitch, die Heroin nimmt und ich sie dann in ihrem Rausch weg. Fick. Mache ein Cocktail aus Coca, Crack, Hero und Amphetamin. Schüttel den Cup und begieße das Ganze zum Ende mit paar Flaschen Hustensaflin. Ich bin Lean. Ich bin fail. Lean. Ich bin fail. Ich bin fail. Ich bin fail. Ich bin fail. Lean. Ich bin fail. Lean. Ich bin fail. Lean. Ich bin fail. Lean. Saft ist fail. Fail. Lean. Fail. Grah.